Viele Routineformeln, mit denen man um etwas bittet oder Danke sagt, können ihre Bedeutung verändern, wenn man sie anders betont. Mit »Wie bitte?« fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Ihr Gesprächspartner wiederholt dann seine Worte noch einmal. Mit »Wie bitte?« dagegen zeigen Sie Überraschung und Ärger. Mit »Danke« kann man sich ganz einfach bedanken. Mit »Schönen Dank auch« drückt man Ironie aus. Lassen Sie mich bitte ausreden, benutzen Sie, wenn Sie von Ihrem Gesprächspartner unterbrochen werden, aber noch weitersprechen wollen. Wenn Sie »Lassen Sie mich bitte ausreden« bestimmt und ärgerlich sagen, werfen Sie Ihrem Gesprächspartner extreme Unhöflichkeit vor.